Anlässlich des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas und des 90. Jahrestages der Bildung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus prangten die russischen Zeitungen und Zeitschriften mit den Fotos von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un Sonderbeiträge. Die Zeitung Khabarovsky Express und die Internetzeitschrift Rimchichi betonten in ihren Beiträgen, dass die vom Präsidenten Kim Il-sung dargelegte Idee vom Verband zur Zerschlagung des Imperialismus vom Genossen Kim Jong-il treu fortgesetzt worden sei und die antiimperialistische Sache vom Verband vom Staatsführer Kim Jong-un glänzend weitergeführt werde. Die Zeitung Nizhegorodskaya Pravda Nummer 105 berichtete ausführlich über die Chu-Ideologie, Leitidee der Partei der Arbeit Koreas und die Geschlossenheit von Partei und Volksmassen. Und die Zeitungen Komsomolskaya Pravda und Serpo i Molot betonten, dass der Verband zur Zerschlagung des Imperialismus die historische Wurzel der Partei der Arbeit Koreas gewesen sei und dass sich Genosse Kim Il-sung und Kim Jong-il große Verdienste um die Gründung, Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas erworben hätten.